Ja, das war der Song Wir pendeln das aus von der zweiten Kassette der Gruppe Besuch im Klärwerk, die ich jetzt, und da freue ich mich sehr, zu Gast habe hier in dieser schönen Sendung. Und ja, ihr könnt vielleicht erstmal erklären, wer ihr seid und was ihr da so macht, was ihr für Instrumente zum Beispiel spielt in Besuch im Klärwerk. Hallo, ich bin Erbse. Ich spiele bei Besuch im Klärwerk Gitarre und Bass und Synthi und Schlagzeug und ich singe auch. Hallo, ich bin Krüko und ich spiele Synthesizer, Gitarre, Bass, Schlagzeug und bei einem Song singe ich auch. Hi, ich bin Klinge und ich spiele bei Besuch im Klärwerk Schlagzeug, Bass, die eine Gitarre und Synthi und ich singe auch. Und eigentlich sind wir zu viert, aber heute nur zu dritt im Studio und Chio ist leider nicht da. Das ist genauso wie wir alle anders. Ja, genau, das ist das Geheimrezept vom Besuch im Klärwerk, dass wir alle alles spielen und es bei Live-Konzerten öfter zu Wechselsituationen kommt. Ja, cool, ich bin auf euch ja gestoßen, weil ihr ein Konzert in Leipzig gespielt habt, da habe ich es dann aber nicht hingeschafft. Und dann habe ich mir das aber angehört und habe dann Besuch im Klärwerk gegoogelt und dann kamen ganz viele Tage der offenen Tür in verschiedenen Kläranlagen, zum Beispiel in der schönen Kläranlage hier im Rosenthal, da gibt es auch einen Tag der offenen Tür, immer im Mai, kann ich jetzt auch sehr empfehlen, auch in Frankfurt am Main gibt es einen Tag der offenen Tür in der dortigen Kläranlage, aber das war wahrscheinlich nicht, wie der Bandname entstanden ist, oder? Nee, das wäre auf jeden Fall komplett unser Traum, bei so einer Klärwerkeröffnung zu spielen, auch wenn wir schon mal bei einer Klärwerkeröffnung gespielt haben, aber jetzt nicht von der Stadt oder so. Von der Klärgrube, eine private Klärgrube. Genau, das war in Eisenberg, das war richtig toll. Aber ich habe auch lange über die Frage nachgedacht gerade, ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie der Name entstanden ist. Ein Freund von uns hatte mal was gesagt mit Klärwerk, so könnt euch ja Schnupperstunde im Klärwerk nennen, aber ich glaube, das haben wir dann nicht genommen und ich weiß aber nicht, wie wir dann zu Besuch im Klärwerk genau gekommen sind eigentlich. Aber tatsächlich wegen dem Tag der offenen Tür, da waren tatsächlich Teile von uns schon, also im Rosenthal. Ja, ich war einmal beim letzten Besuch Tag der offenen Tür. Da fährt man auch immer vorbei auf dem Weg zum Jobcenter mit dem Fahrrad zumindest. Ja, also, und da stinkt's immer. Ja, ist immer so ein schöner Teil dann. Ja, da habe ich mich auch gefragt, wie, ob ihr schon Vorläufergruppen hattet, Gruppierungen. Und ja, erklärt mal, war das jetzt die erste Band für euch oder gab es da schon Vorstadien dazu? Krüko und ich waren dann noch mit unserem alten Mitbewohner in der Band. Grüße gehen auch raus. Und wir haben es aber nie aus dem WG-Zimmer rausgeschafft, aber wertvoll war das. Ja. Ja, und tatsächlich, wie wir zustande gekommen sind, war auch eher so spontan und ich habe dann erst im Nachhinein rausgefunden, dass Chio aus Frankfurt, die heute leider nicht da sein kann, auch in einer Band spielt, wo ich schon mal auf einem Konzert in Frankfurt war und das ist auch ein Lied, was wir heute mitgebracht haben. Das war, da war ich auf einem Konzert 2017 oder so und die Band gibt's auch leider nicht mehr, aber das war quasi schon auch ein Vorläufer vom Besuch im Klärwerk, das ist nämlich Rums. Rums, da wollte ich dann auch zu kommen. Ihr seid ja so ein Bandprojekt, was so eine geografisch komplizierte Konstellation hat, eben eine Person in Frankfurt am Main und drei Personen in Leipzig. Ein bisschen kompliziert, um sich im Proberaum mal schnell abends zu treffen. Aber genau, wir hören vielleicht erstmal Rums. Was habt ihr da rausgesucht? Ich habe da das Lied My Bubble rausgesucht. Irgendwie hat mir das am besten von dem Album gefallen und ist zwar schon ein bisschen länger her, aber ich probiere das noch manchmal auf Mixtapes zu machen, damit es nicht so in den Untiefen von Bandcamp verschwindet. When I Ja, eine Frage, die ich euch gestellt hatte, war dann auch so nach Einflüssen und so Sachen, die man in der fernen Vergangenheit irgendwann mal cool gefunden hat und so. Und aber auch, wer spielt was? Und da habt ihr euch jetzt auch Nina Hagen gewünscht. Ja, was ist der Hintergrund von Nina Hagen in diesem Song? Das ist auch ein Lied, was wir sehr gerne hören. Chio mag das Lied auch sehr gerne. Und manchmal gibt es im Anschluss an unsere Konzerte auch noch so, dass wir zusammen auflegen oder Teile von uns. Und ja, da spielen wir gerne dieses Lied, weil es einfach, es ist so sehr Punk, aber auch, weil es sau nervig ist, ehrlich gesagt, das Lied, weil es so ein bisschen nicht so melodisch ist und vielleicht auch ein bisschen nicht alle Leute verstehen, die auch so Nina Hagen vielleicht nicht verstehen. Deswegen spiele ich das eigentlich immer ganz gerne, um so ein bisschen auch zu nerven. Und das sind auch wieder die Tiermotive, also schon auf der Kassette sind ja gewisse Pferdemotive enthalten aus der Pferdeliteratur und jetzt wieder dieses Hunde-Ding. Also aber gut, ich will jetzt keinen zoologischen Hintergrund bei euch andeuten. Der ist zu erkennen. Hören wir einfach mal das Lied Ich bin dein Hund, wow, wow, von Nina Hagen. Noch einen anderen Song, nämlich von DJ Epic, rausgesucht. Welche Sorte von der Torte nämlich? Wie seid ihr darauf gekommen? Ja, wir haben schon mal mit DJ Epic zusammengespielt. Leider gibt es die Band jetzt so nicht mehr, aber den Song, der hat uns auf jeden Fall lange begleitet, den haben wir sehr oft gesungen. Und genau, es war ein tolles Konzert zusammen mit den beiden in Berlin und I'm haben uns dann für Mandarine, Quark und Schokotorte entschieden, stimmt's? Und da wir jetzt bei Lebensmitteln gerade sind, muss ich auch von euch natürlich als nächstes erstmal noch ein Lied spielen, nämlich Bier von vorgestern. Ja, also wie ist das zustande gekommen? Habt ihr da auf einer Party, wie das so ist, und dann am nächsten Morgen hat man großen Durst und oder auf andere Art? Also das kann auf jeden Fall schon vorkommen und das machen wir auch so, aber ehrlich gesagt gab es das Lied davor schon, das haben wir gecovert, von einem guten Freund von uns auch und genau, wir fühlen den Text und wollten es nochmal neu spielen. Hat der auch eine Band oder ist so ein privates, nee, das Privatsong? Nee, das war so ein Abend besaufen, wir nehmen einen Song auf, Projekt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, dann wollen wir die Lebensmittelseite von Besuch im Klärwerk mal etwas vertiefen, jetzt mit Bier von vorgestern. Leitungssprudel abgestellt, wer hätte das noch nicht gehabt? Also man hat großen Durst und dann ja kein Leitungswasser mehr. Also ja, was soll man da tun? Dann stehen da jede Menge alte Bierflaschen rum und tja, besser als gar nichts. Auf jeden Fall. Ja, als nächstes können wir nochmal die geografische Frage stellen. Wie gesagt, Frankfurt am Main und Leipzig, wie funktioniert das? Wo ist euer Proberaum? Und ja, wie macht ihr das mit der einen Person in Frankfurt? Muss die dann per Internet zugeschaltet werden in den Proberaum auf so eine große Kinoleinwand, wo sie dann... ja, schön wäre es, wenn die Technik schon so weit wäre. Wir proben tatsächlich in Leipzig hauptsächlich und probieren so oft, wie es geht, Probewochenenden zu machen. Und die sind dann auch mal in Frankfurt oder in Offenbach. Genau, aber... Dadurch, dass wir ja alle Instrumente die ganze Zeit wechseln, können wir auch in verschiedenen Konstellationen öfter zu dritt spielen und auch proben. Und dann geht es auch irgendwie. Aber natürlich wäre es irgendwie wünschenswert, wenn wir wieder öfter zu viert proben können. Chio, zieh wieder nach Leipzig zurück. Das geht dann nicht raus. genau, aber unser Proberaum ist richtig cool und da sind auch richtig viele coole andere Bands. Und deswegen dachten wir, wir bringen noch was von Dr. Urban mit. Die gibt es, glaube ich, auch mittlerweile nicht mehr, oder? Aber das Album ist iconic, würde ich sagen. Und dieses Lied ist so gut und ich liebe es einfach richtig dolle. Sascha von Dr. Urban, ja, vielleicht hören wir das jetzt. Musik. geschrieben, doch die Post, die kam nicht an. Ich wollte mit dir telefonieren, doch die Stasi hat mich erwischt. Ich wollte zu dir, doch die Mauer ist zu hoch. Sascha, warum bist du nicht hier geblieben? Auch schön, dass mal so historische Themen in Punk-Songs verhandelt werden. Und wir waren bei Proberäumen stehen geblieben. Habt ihr leicht einen gefunden im Leipziger Westen? Man hört ja immer klagen, dass das nicht so einfach ist. Oder habt ihr, wo ist euer Proberaum ungefähr? Wir hatten eigentlich keine Probleme. Ich glaube, wir hatten die Flinterkarte. Ich glaube, am Anfang war auch nur reingeschrieben, die Flinters oder so. Als wir noch keinen Namen hatten, ja. Ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ob wir den Slot bekommen hätten, wie Erbs schon gesagt hat, sehr schön. Ja, und auch irgendwie so selbst organisiert und alles. Der nächste Späti ist auch nicht weit weg, also alles, was man braucht. Cool. Ihr habt noch ein weiteres Lied jetzt rausgesucht, Busfahrer von Reiser. Könnt ihr darüber was sagen? Genau, also Reiser ist eine Band, die mit uns im Proberaum spielt, deswegen haben wir das Lied und auch das Lied davor mit reingenommen, weil da auch eine Person dabei ist, die auch mit im Proberaum ist. Und genau, es ist eine coole Band und deswegen haben wir das Lied da jetzt mit reingepackt. Busfahrer. Ja, Busfahrer von Reiser, cooler Song auf jeden Fall. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir wollten weitermachen mit so Orten in Leipzig oder so, weil man hat ja so Lieblingsorte vielleicht oder man ist vielleicht auch ein bisschen froh, dass es so manche Konzertorte gibt. Geht euch das auch so oder ist das eher so, dass ihr euch vielleicht doch nicht überall zu Hause fühlt? Gibt es so Konzertorte, die Lieblingsorte sind für euch oder wo ihr gerne aufgetreten seid in Leipzig oder Frankfurt? Also ich würde sagen, in Frankfurt hatten wir auf jeden Fall zwei sehr coole Konzerte im Ex. Man muss dazu sagen, dass die Auswahl an Orten in Frankfurt auf jeden Fall auch sehr viel kleiner ist als in Leipzig. Naja, und dann haben wir es irgendwie die letzten Monate eher vermieden, in Leipzig zu spielen, weil ich das Gefühl hatte, dass wir voll oft schon in Leipzig gespielt haben, was überhaupt nicht stimmt. Aber die Konzerte, die wir in Leipzig gespielt haben, waren, glaube ich, vor allem cool auf der Focke. Da hatten wir irgendwie mal so ein Problem mit der Fußmaschine und es gab bestimmt eine Viertelstunde Pause, bis irgendeine Person aus irgendeinem random Auto wieder eine neue Fußmaschine rausgeholt hat. Ich glaube, im Endeffekt hat sich auch herausgestellt, dass die Fußmaschine gar nicht kaputt ja. war, aber ja, mit den Fußmaschinen haben wir eh immer so Probleme. Genau. Entweder wir vergessen die oder wir zertreten sie anscheinend. Ja, und irgendwie hat die Stimmung aber genau dort wieder angefangen, wo sie aufgehört hat vor dieser 15-minütigen Pause. Es war echt ein sehr dankbares Publikum. Und sonst würde ich sagen, ist noch das Hamo eigentlich so voll der sweete Ort, wo wir auch irgendwie selber gerne Konzerte veranstalten und man kommt leicht in die Strukturen rein und die Leute sind mega süß. Ja. Voll. Und natürlich auch irgendwo in der Gießerei, da haben wir zwar noch nicht gespielt, aber das sind alles so Konzertorte, wo wir uns wohlfühlen, würde ich sagen. Hamo ist Handstand und Moral, oder? Kann genau. sein, ja, okay. Ja. Ja, wir haben noch weitere Musik auch rausgesucht. Natürlich, erstmal habe ich Krüko, könnt ihr was über den Song sagen? Der befindet sich auf eurer Kassette drauf. Krüko, sag du doch mal was dazu. Also, Krüko, genau, das ist ein Getränk, das lieben wir alle zu trinken, Krümeltee Korn. Habe ich schon sehr früh angefangen zu trinken. Das war mal sehr praktisch, das überall mit reinzunehmen. Man braucht halt nur diesen Krümeltee und Korn. Man kann sich das überall mischen im Club oder in irgendwelchen Läden. Und Leitungssprudel. Und Leitungssprudel braucht man natürlich auch noch in eine Flasche. Aber genau. Ja, wir lieben Krümeltee-Korn und so viel mehr kann ich zu dem Song gar nicht mehr sagen. Und echte Profis werden erkennen, wo wir das Riff geklaut haben. Genau, ist ein extrem cooles Riff. Da wurden wir auch schon manchmal drauf angesprochen nach Konzerten, wie cool dieses aber Riff ist. Aber es ist geklaut. Ja. Auch das Getränk wird jetzt einige Nachahmer finden wahrscheinlich. Ja. Das Getränk. Ich hoffe. Yeah. Ja, da waren wir auch schon ein bisschen durch. Ja, wir haben auch die Riff-Frage jetzt geklärt. Und das ist jetzt natürlich auch on tape. Ich werde das auch mal ausprobieren mit diesem Krümeltee und Korn. Habe es tatsächlich noch nie probiert, obwohl vielleicht mal aus Versehen. Aber, also oder Tee und Schnaps schon. Wir können aber, ja auch ein gutes Mischverhältnis zeigen. Auf jeden okay, Fall. Na dann. Und das Riff, ja, ein bisschen hat es tatsächlich doch auch geklingelt dann, aber wir können das ja auch als Rätselfrage im Raum stehen lassen für das geneigte Publikum. Und wir haben jetzt noch einen Song, was hatte ich als nächstes? Genau, wir hatten ja als nächstes hier diesen schönen Song rausgesucht, von Ponys auf Pump hatten wir was rausgesucht, ja. Könnt ihr beschreiben, was ihr da ausgesucht habt, nämlich den Song Asozial und ja, was euch mit der Gruppe oder verbindet? Saufen und asozial sein. Genau, das ist ein Lied von Ponys auf Pump und Beschissen. Eigentlich ein Cover von Beschissen, oder? Ja. Und haben wir nicht mit beiden auch schon gespielt? Nee. Ja. Beschissen, glaube ich nicht. Beschissen bei der Klärwerkeröffnung oder Klärgrumeröffnung. Ja. Da waren nämlich ziemlich viele Bands, die irgendwas zu tun hatten mit Beschissen, Besuchen Klärwerk. Genau. Und Pizza 3 Euro. Okay. Eisenberg, die Hauptstadt des Pizza Punkrock. Pizza 3 Euro, oder? Pizza 3 Euro. Und da haben wir direkt auf der Klärgrube gespielt und hinter uns wurde aufs Klo gegangen. Ja, manchmal sind auch ein paar Toilettenpapierrollen geflogen. Zweites Tape ist ja 2023 auf dem Label George Korea in Frankfurt am Main rausgekommen. Könnt ihr was über dieses Label George Korea oder George Korea sagen? Ja, das ist ein ganz nettes Label, was quasi eigentlich von drei Friends von uns gemacht wird. Und der Hauptsitz, vielleicht ist die Hauptzentrale in Witzenhausen, könnte man sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich finde es auf jeden Fall sehr sweet. Es ist alles sehr viel DIY und sehr viel unterschiedliche Musik, also zum Beispiel Infant Sanchos sind da ja auch drauf, aber dann auch eher so dudelige Sachen und dann aber auch eher so punkige Sachen. Ich finde es auf jeden Fall sehr sweet und die machen immer einmal, also oder die letzten zwei Jahre wurde irgendwie probiert, dass es so einmal im Jahr im Mai so ein George Korea Label Fest gab und da konnte man sich richtig viele Bands angucken und das hat jetzt zweimal hintereinander in der KTS in Freiburg stattgefunden und vielleicht können wir es da auch irgendwann endlich mal hinschaffen, wenn wir nicht wieder im Mai keine Zeit haben. Ja. Stimmt, das hat immer nicht funktioniert, ja. Habt ihr da nicht mal aufgelegt in Freiburg dann? Ja, genau, da ist das Besuch im Klärwerk Side Project entstanden. Und haben wir dann auch angefangen aufzulegen, genau. Aber auch zweimal schon? Nee. Nee, danach beim AMS. Naja, stimmt. Ja, und jetzt, Kill Mauritius Say ist, glaube ich, das relativ neueste Projekt von George Korea. Und genau, da spielen auch ganz liebe Friends von uns. Und der Bandname und ist natürlich einfach, was soll man sagen, er trifft den Nagel auf den Kopf. Wer möchte nicht Marisay killen? Klar, da gibt es ja wahrscheinlich jede Menge. Kann man noch einen Kriminalfilm drüber drehen und dann werden viele mögliche Mörder da sein. Okay, wir hören das jetzt mal. Whirlpool. Auf George Correa, dem Label. Ja, da spielen auch noch Bekannte von euch mit bei Kill Morrissey. Genau, und eine Person, die auch bei uns mitspielt, Chio, die spielt da auch. Und dann noch kommt Chaos, eine Gruppierung namens Kein Abend ohne Saufen oder so ähnlich. Kein Abend ohne, genau. Schnaps. Ja, was könnt ihr dazu was sagen zu Chaos? Ich war einmal auf dem Konzert, wir waren zusammen auf dem Konzert, oder? Von Chaos? Das ist eine richtig coole Band. Stimmt. Die wechseln auch manchmal, glaube ich, die Instrumente. Und sind all Flinters, finde, genau, ich auch richtig cool. Und der Song, der jetzt kommt, das ist auf jeden Fall der absolute Lieblingssong von uns. Vasektomie. Was, genau, ist das überhaupt? Aber Verhütungsmethode. Ach so. Ah, okay, stimmt. Okay. Oder? Ja, ja, so ist es. Alles, was übrig bleibt. Ja, wir haben jetzt nochmal Gelegenheit, auch nochmal von Besuch im Klärwerk tatsächlich Musik zu hören, nämlich den auch Song, der Besuch im Klärwerk heißt. Vielleicht auch mal ganz interessant, den nochmal zu hören. Aber es war nur ein Besuch im Klärwerk. Das war einer der Songs und Google wollte ich jetzt nochmal spielen. Dann haben wir zumindest nochmal ein paar Songs auch vom Besuch im Klärwerk, nicht nur von den ganzen anderen Musikern, aber ja, Google. Also für all diejenigen, die Google öfters mal fragen bei diversen Problemen, die sie haben. Ja, cooler Song, wollt ihr dazu noch was sagen? Naja, ist manchmal nicht so ratsam, Google zu fragen, weil ich denke, auf gar keinen Fall. Aber ich mache es auch oft. Haben wir die nicht damals geschrieben, weil es uns allen so schlecht ging? Ja, also die Sachen, die wir da drin sagen, die hatten wir alle und haben es halt auch gegoogelt und da kommen keine guten Lösungen bei raus, auf jeden Fall. Also wenn ihr Sorgen habt, ruft lieber bei Radio Flau an unter 0341 30 106. Ihr werdet sofort on air geschaltet und könnt euer ganzes nicht Leid Google fragen. Uns klagen, besser als Google. Bloß nicht. Ja, was haben wir als nächstes rausgesucht? Ein Lied, nämlich Helikoptereltern von Cherie, bringen wir den Fisch ans Wert. Eine großartige Gruppe, die irgendwann hier auch mal gespielt hat letztens. Ja, könnt ihr was drüber sagen? Wieso habt ihr das jetzt rausgesucht? Ich habe das Lied vor ein paar Jahren mal entdeckt, weil es mir jemand auf ein Tape gemacht hat. Und jetzt haben wir im September sogar mit denen zusammen gespielt in Bremen. Und leider war, glaube ich, die Sängerin krank oder so, und es war aber trotzdem ein richtig cooles Konzert und dieses Lied ist einfach richtig genial. Sich öfter so Helikoptergeräusche nachts, ihr wisst Bescheid. Also wenn ihr die hört, dann eindeutig, ja. Ja, denkt mal drüber nach. Wir wollen weitermachen und wir hatten ja die Pferdemotive nochmal. Die Pferde haben im Punk ja teilweise eine große Rolle gespielt. Bis 1977 sind, glaube ich, alle Punks mit dem Pferd auf die Konzerte geritten. Das sieht man auf so alten Aufnahmen von den frühen Punk-Konzerten in London im 100 Club, da lauter Pferde davor festgemacht irgendwie. Und jetzt sind die Pferde aber so ein bisschen, ja, man sieht das auf der Platte von Jam 69, da sind, glaube ich, die ganzen Pferde abgebildet auch. Jetzt sind die Pferde aber so ein bisschen vernachlässigt häufig. Also, und ihr habt das aber nochmal thematisiert, jetzt dieses Problem in dem Song Pferdemädchen. Erzählt mal drüber was. Also wir vernachlässigen Pferde auf jeden Fall nicht. Nee. Ich weiß gar nicht, wie es zu diesem Pferdemädchen-Song kam. Wisst ihr das noch? Ich weiß nicht. Ich glaube, so ein bisschen eine Hommage auch daran, dass es ja so dieses Klischee des Pferdemädchens gibt. Und ich weiß nicht, ich glaube, man könnte dieses Lied auch ein bisschen so als Diss davon lesen, aber eigentlich stehen wir dem gar nicht so feindlich gegenüber. Das also, soll es nicht sein, auf jeden Fall. Nee, wir finden sowohl Mädchen als auch Pferde toll und auch in Kombination. Und ja, Pferdemädchen können auch cool sein, ne? Sie sind halt manchmal bougie, aber es gibt genug Pferdemädchen, die auch total cool sind. Wird ja auch ein bisschen kommerziell verhackstückt, die Pferdecomics, Pferderomane, und manchmal ist da auch dann ein bisschen übel drin vielleicht, aber die Pferdemädchen selber sind innocent, glaube ich, und gründen Punkbands, denke ich. Ja. Wir sind aber keine Pferdemädchen, müsste man vielleicht nochmal dazu sagen. Aber wir sind welcoming für Pferdemädchen. Vor dem Radio sind auch keine Pferde angekoppelt, sagt man angekoppelt. Noch nicht, aber vielleicht haben wir uns ja doch irgendwann nochmal Pferde, ich weiß nicht. Die haben wir zu Hause gelassen heute. Ja. Genau, jetzt aber auch die Songs dazu, die passenden Pferdemädchen von Besuch im Klärwerk, und dann haben wir noch Racehorse von Ambulanz ausgesucht, was ja auch ein Pferdethema mit, was auch sogar Leipzig bezog. Hier gibt es ja auch immer so Pferderennen, obwohl ich da auch noch nie war. Wart ihr schon mal beim Pferderennen? Nee. Auf der Pferderennbahn? Das ist Tierquälerei. Ja. Und braucht man dafür nicht voll viel Geld? Das assoziiere ich auch das nicht. Aber bei dem Lied bei Ambulanz geht es gar nicht um das Pferd an sich. Sondern? Um Drogen. Oh. Gefährlich. Okay. Dann werden wir das jetzt mal. Naja, es passt trotzdem thematisch. Also Pferdemädchen erstmal. Yeah. Ja, Racehorse von der Gruppe Ambulanz. Wollen wir noch was drüber sagen über Ambulanz? Ja, ich war jetzt letzte Woche mit Ambulanz und auch Britney's Fears auf kleiner Europa-Tour 10 Tage. Ich habe die ein bisschen rumgefahren und richtig süße Bands, kann ich nur empfehlen, sich die Alben hoch und runter anzuhören. Britney's Fears haben auch eine neue Platte rausgebracht, ja gerade, und auch eine meiner Lieblingsbands, tolle Gruppe. Ja, richtig, richtige Süßmäuse. Ja, wo sind wir jetzt? Sind wir bei der Bescherung, denn ich habe mir überlegt, ihr könnt jeweils euch einen Song aus der fernen Vergangenheit wünschen und einen aus der Gegenwart. Und wir fangen an mit, da hat jemand zwei Stücke ausgesucht, nämlich von Agen 53 oder so, aus Österreich, glaube ich, kommen die, Scheiß auf Lila, und Krawallbarbies von Sektion No Fun. Wer war denn das? Wer hat sich das denn ausgesucht? Ja, das war ich. Genau, und zwar hast du ja so ein bisschen nachgefragt, ob man, dass man sich was so ein bisschen von früher irgendwie aussucht, was so ein bisschen in der Sozialisation wichtig ist und dann eher sowas aus der Gegenwart. Und genau, Agen 53 gibt es natürlich schon sehr viel länger, als es mich selber gibt, aber ich hatte auf jeden Fall als Teenie so kurzfristig Bock, mich so durch so alle möglichen Musikjahre zu hören. Und genau, Agen 53, die sind, glaube ich, gar nicht so bekannt. Die sind irgendwie, haben auch nur dieses eine kurze Album, was ich sehr schade finde, weil ich finde das Album richtig, richtig cool und kommen tatsächlich, glaube ich, so aus Wien oder so. Genau, und dann habe ich noch Sektion No Fun mit ausgesucht. Mit denen haben wir auch schon zweimal zusammengespielt, im Atari und in Neubrandenburg, und die sind auf jeden Fall auch mega sweet. Die kommen aus Halle und ja, dieses Lied Krawallbarbies ist einfach ultra geil, und die sind auch vor allem als Konzert macht es einfach mega Bock. Das sind super sympathische Leute und ich kann sehr empfehlen, auf ein Konzert von denen zu gehen. Auch Freundin der höheren Geschwindigkeit, glaube ich, so ein bisschen. Genau, ja. Jetzt doch recht. Ja, gefällt mir auch ganz gut, und ja, 1981 war ich auch erst 11 Jahre alt. Hören wir da mal rein, Scheiß auf Lila von Agen 53, und dann kommen Sektion No Fun. Scheiß auf Lila! Scheiß auf Lila! so jung, so voller Hass-Sektionen auffahren. Ja, Geschwindigkeit wäre auch mal so ein Thema. Sprecht ihr manchmal über die Geschwindigkeit eurer Songs? Zu langsam, zu schnell spielt Geschwindigkeit. Die sind ja schon auch alle doch schnelle Songs, die ihr spielt oder so. Knüppelpunk ein bisschen. Sprecht ihr darüber, über Geschwindigkeit? Also zu langsam, zu schnell. Meistens ist es zu langsam, weil wir die Instrumente noch ein bisschen mehr üben müssen, oder? Genau, also ich glaube, bei vielen Songs sind wir am Anfang einfach sehr, schon ein bisschen langsamer einfach, weil wir es noch üben müssen und dann versuchen wir es einfach schneller zu machen. Spielt ihr auf Konzerten schneller als auf Platte? Nee, kann man vielleicht auch nicht. Naja, ich glaube, manchmal mit der Aufregung passiert das schon, dass wir dann einfach ein bisschen schneller spielen. Und also mir ist es auf jeden Fall schon öfter mal auch passiert oder ich stand an einem anderen Instrument und dachte mir so, jetzt geht's richtig los. Aber genau, ich glaube, so richtig oft sprechen wir gar nicht darüber. Also, denkt wir versuchen drüber, meistens einfach schnelle Lieder zu spielen. Denkt ihr drüber nach, manchmal dann so einen schnellen Song, macht ja auch im Publikum dann vielleicht manchmal Spaß oder so zu spielen, also sowas einzustreuen dann an einem bestimmten Punkt. Aber ja, vielleicht ist auch Sektion No Fun waren das. Und jetzt sind wir im nächsten Teil mit Miami Düster und Bikini Kill. Wer hat sich das denn ausgesucht? Miami Düster ist von mir, Bikini Kill ist von Tio. Oh, das ist dann wohl auch durcheinander geraten. Warte, da kommt ja, ist ja noch was genau, anderes auch. Grandma's House habe ich davor noch. Grandma's House, okay. Genau. Das haben wir auch, ja, stimmt. Okay, das ist dann falsch zugeordnet, aber können wir trotzdem auch richtig in der richtigen Reihenfolge abspielen. Dann spielen wir Miami Düster und Grandma's House ist dann von Devil's Advocate oder. Nee, Grandma's House ist die Band und Devil's Advocate ist der Name. Kannst du darüber was sagen? Ja, das ist eine Band, die habe ich kennengelernt, als ich in Porto gelebt habe. Und ich habe einen Freund von denen kennengelernt und da waren die auch noch so ganz am Anfang ihrer Bandgeschichte. Und seitdem verfolge ich die und ich finde die richtig cool. Mir macht die Musik sehr viel Spaß. Und Miami Düster ist eine Band, die ich zurzeit sehr gerne höre. Die kommen auch aus Leipzig und haben auch schon mal mit denen ein Konzert veranstaltet. Ja, und das Lied Plakate ist top. Weiter, denn ich kriege Angst. Plakate von Miami Düster war das. Und jetzt schwenken wir weiter. Bikini Kill hat sich jemand ausgesucht und noch einen anderen Song von Circuit Core oder Circuit Court. Ja, wer war das? Wollt ihr was dazu sagen zu den beiden Songs? Bikini Kill? Chio hat sich die Songs gewünscht und sie hat dazu geschrieben, damals, als sie bei Rums gespielt hat, wollten die so klingen wie Bikini Kill. Und zu dem zweiten Song, ich glaube, das ist so ein Song, den sie aktuell gerne hört. Ja, oder? Die spielen, also die sind auch auf dem Label von George Correa und kommen aber aus Frankreich und sind auf jeden Fall auch sehr nette Leute. Double Dare, ja, von Bikini Kill. We're Bikini Kill and we want revolution! Girls don't know! Großartig, Circuit Core aus Gorée in Frankreich kommen die und wir hören nochmal kurz Kirchensteuer, nochmal kurze Geschwindigkeitssteigerung von Besuch im Klärwerk. Hey, das war's, du! Ja, da habe ich nochmal Kirchensteuer zwischengespielt. Auch ja, ein schöner, kurzer, knackiger Song. Das Problem hatte ich auch mal, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, dass ich noch in der Kirche drin war. Und dann ja, ging das immer vom Lohn ab, der auch sehr niedrig war. Und ja, was war bei euch so eine ähnliche Herkunft dieses Songs? Oder könnt ihr was drüber sagen? Ja, also mittlerweile sind wir alle aus der Kirche raus, beziehungsweise eine Person war nie drin. Aber jetzt sind wir alle raus und genau, es war halt immer so ein Problem, weil wir rausgehen wollten, aber dafür muss man ja auch nochmal extra zahlen. Und darum geht der Song eigentlich, dass wir austreten wollten und wir aber trotzdem extra dafür zahlen müssen und dass das scheiße ist. Ich habe es dann auch irgendwann geschafft, da auszutreten. Und ja, wir sind aber immer noch in der History-Section sozusagen und haben noch Songs ausgesucht und Antilopengang und die Whiplash sind die nächsten. Wer hat das ausgesucht? Ja. Genau, das habe ich ausgesucht. Der Song, der von früher ist sozusagen, von meiner Jugend, habe ich jetzt nichts gemeinsam ausgesucht. Das ist natürlich eher Rap, aber genau, ich wurde halt eher nicht so, würde ich klassisch sagen, Punk sozialisiert, sondern durch so Antifa-Macker-Szene in MacPom. Und genau, da gab es auf jeden Fall immer sehr viel Hip-Hop und Rap und wir haben das immer sehr viel gehört. Und genau dieser Song, den habe ich auf jeden Fall wirklich sehr oft gehört bei irgendwelchen Partys und konnte ihn auch mal eine Zeit lang auf jeden Fall komplett mitrappen. Jetzt geht das nicht mehr so, aber ja, deswegen den Song und danach von Whiplash, Mermaid. Mit der Band Whiplash haben wir jetzt auch schon mal ein Konzert veranstaltet und schon öfter mal gesehen und die sind aus Halle und es ist auf jeden Fall richtig cool, denen zuzuhören und zuzugucken. Einen Führerschein, ich hab ein kaputtes Fahrrad. Du gehst eine Stunde joggen, ich hab immer Muskelkater. Du hast eine schöne Wohnung, ich hab eine hässliche. Du hast Platten von den Stones, ich MP3s von Eminem. Du bist sehr gebildet, ich kenn jeden Boss bei Megaman. Du hast eine gerade Nase, ich hab ein paar Leberflecke. Du gibst 100%, ich vergeud mein Talent. Du hast 20.000 Freunde, ich hab 21 Fans. Du bist sozialpolitisch und auch ethisch kompetent. Manchmal red ich einen Monat nur mit dem Hulk und Onkel Benz. Du liest das Buch der Bücher, ich lese den Beipackzettel. Du stehst gerade hoch im Kurs, ich liege in einer Ecke. Du hast einen guten Job, ich hab einen guten Dealer. Du hast ein Bayern-Trikot, ich kenne keine Fußballspieler. Du gehst ins Sonnenstudio, ich in die Pommesbude. Du warst bei der Bundeswehr, ich zieh wie in der Sonderschule. Wir haben nichts gemeinsam, nein, nein, nichts gemeinsam. Wär vielleicht leichter, wenn wir gleich wären, aber ist nicht so einfach. Wir haben nichts gemeinsam, wozu die Heuchelei? Freunden wir uns damit an, wir werden niemals Freunde sein. Wir haben nichts gemeinsam, nein, nein, nichts gemeinsam. Wäre vielleicht leichter, wenn wir gleich wären, doch ist nicht so einfach. Freunden wir uns damit an, halten es aus, dass wir niemals Freunde werden. Katze und Maus. Du kaufst dir ein Ölgemälde, ich habe ein Pornoposter. Du fliegst auf die Malediven, ich trampe nach Osteuropa. Du hast eine Mastercard, ich bin nicht kreditwürdig. Du hast einen Armani-Anzug, ich finde mein T-Shirt nicht. Du hast eine Einladung, ich schmuggel mich in die Menge. Du gehst in den Beauty-Salon, ich putze mir nicht die Zähne. Du hältst dir einen Golden Retriever als dein Haustier. Ich hab einen vertrockneten Fikus und meine Staubmilben. Du hast eine Rolex, ich hab keinen Tagesrhythmus, du hast einen Heldenstatus. Ich hab eine Panikstörung, du hast Dates, ich ne Vorladung der Staatsanwaltschaft. Du hast eine Ex-Frau, ich habe nur Anti-Alles. Du machst nen Geniestreich, ich lande nen Zufallstreffer. Du verdienst dein Geld mit Arbeit, ich lasse mir Blut abnehmen. Im Zug bist du erste Klasse sitzen geblieben. Ich bin erste Klasse sitzen geblieben. Wir haben nichts gemeinsam, nein, nein. Gemeinsam wär vielleicht leichter, wenn wir gleich wären, aber ist nicht so ein Sohn Maus. Silence, get them with the load. Love them and fear and the fight and you lose. Waren die Whiplacks und weiter geht's jetzt aber gleich mit einer kleinen geschichtlichen Einblick nochmal in die Frühphase der Gruppebesuche im Klärwerk und da habe ich noch einen Stargast jetzt zu Besuch gelistet. Der hat nämlich Besuch im Klärwerk mal, als sie noch nicht so viel gespielt hatten, auch abgemischt. Erzähl mal, wie es dazu kam und wie sie damals so klangen in der Frühphase. Oh, ich habe gerade versucht, so einen weichen Übergang zu machen. Ich mache nochmal ein Mikrogeräusche. Okay. Ey, ich wusste gar nicht, dass das euer erstes Konzert war. Ich glaube, ich habe es zwischendurch vergessen tatsächlich. Und dann standen wir alle auf dem Bermuda-Dreieck, ist glaube ich das Codewort dafür. Genau. Draußen auf einem super schönen grünen Streifen, wo ab und an Konzerte stattfinden, in Plagwitz in Leipzig. Und es gab viele queere und feministische Bands, die gespielt haben und ich stand am Mischpult und das ist, glaube ich, eher eine Geschichte über mich. Manchmal bereite ich mich gern drauf vor, damit ich weiß, was für Bands kommen und von euch hatte ich, glaube ich, keine Ahnung, was kommt. Die hatten auch keine Ahnung. Und es war ganz schön abgefahren. Also es war wirklich so voll viele Leute, es ist draußen, alle haben Bock und die Umbaupausen dauern zu lange und dann kamt ihr und ich wusste auch nicht, was kommt. Und habe mich übelst gefreut über euch als Band, weil das war irgendwie so, wahrscheinlich habt ihr schon drüber gesprochen, was ihr da so für Musik macht und ich bin gerade nur so reingeschneit und weiß nicht, was schon gesprochen wurde und was nicht. Das war geiler Punk einfach. Ihr macht richtig gute Punkmusik, so ganz schön rau auf eine Art und dreckig und ehrlich und es hat voll Spaß gemacht. Und war total chaotisch, jetzt so aus der, ich stehe am Mischpult-Perspektive. weil ihr Instrumente tauscht und krass unterschiedliche Stimmen habt alle. Und ich glaube, das war für mich da so flashig irgendwie zu denken, okay, das Mikrofon ungefähr und ungefähr taugt's dann. Und dann zu merken, oh wow, okay, krass, das ist jetzt eine ganz andere Art zu singen und die Stimme zu nutzen. Auch irgendwie, wer haut wie dolle auf das Schlagzeug drauf und was passiert, wenn ihr euch bewegt und dann auch manchmal die Technik ausfällt. Ich glaube, das hat mir auch ausfällt. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, schon ein bisschen. Also danke auf jeden Fall an dich nochmal, dass du Technik gemacht hast in dem Moment, weil, also genau, wir haben es ja davor auch noch nie gemacht und ich glaube, uns war es auch nicht so bewusst, was auf Leute da so zukommt. Und mittlerweile sind wir auf jeden Fall, dass wir immer so ein Disclaimer an die Technikleute schicken. Danke. Und so sind so, ey, wir tauschen übrigens die ganze Zeit. Nein, und es ist wirklich die ganze Zeit. Es ist nicht nur halbes Set und dann singt jemand anderes, sondern von Lied zu Lied. Ja, wir haben es ja schon versucht, so ein bisschen besser anzupassen, aber es ist ja immer noch sehr, sehr viel rumgetauscht auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, vor dem ersten Auftritt hatten wir natürlich irgendwie auch so ein, zwei Getränke getrunken und haben dann halt auch manchmal vergessen, zum Beispiel einen Verstärker anzumachen oder so. Haben uns dann gewundert. Aber ja, insgesamt war es auf jeden Fall ein guter Auftritt und gut, dass du die Technik gemacht hast und trotzdem noch so ein bisschen einen Überblick gehalten hast da drin. Ja. Na, ich hatte ja auch vor allem Spaß, weil ich dachte, das ist eine Band, die Punk lebt, wo irgendwie ich auch irgendwie als Person im Publikum oder die Person, die am Mischpult steht, das Gefühl haben kann, Punk ist für alle da. Es muss nicht irgendwie Musikschule besucht haben, krasse Soundwände aufbauen und irgendwie 1000 Effektgeräte dabei haben, kannst einfach Wut haben oder Spaß oder ein gutes Miteinander und so und das kommt rüber und das kann Punk so, einfach Sachen machen und Sachen lernen. Oh, jetzt ja. Habe ich gute Beschreibung gemacht. Ne? Das ist auf jeden Fall eine schöne Band und das hat auch, also Mischpult macht es aber auch Spaß, wenn irgendwas passiert und nicht nach den ersten Einstellungen dann so, ah ja, ich gehe mal Bier trinken, die machen das schon. Ja, ist auf jeden Fall cool, dass du es sagst. Ja, ich glaube, das ist auch das, was uns so am meisten Spaß macht, einfach so die neuen Sachen auszuprobieren. Also am Anfang konnten wir auch nicht wirklich was und haben es einfach so rumprobiert und rumgewechselt und also das hat mir auf jeden Fall also auch am meisten Spaß gemacht, einfach das so auszuprobieren und da gar nicht so eine feste Besetzung oder eine feste Linie drin zu haben, sondern einfach zu gucken, was so passiert und das auch bei den Auftritten zu schauen, was so passiert. Ja, und man muss auf jeden Fall dazu auch nochmal sagen, dass es mega cool ist, solche Leute wie dich beim Sound zu haben, weil du warst ja die erste Person. Ich würde sagen, das war ein sehr guter Einstieg, aber wir haben seitdem auch echt schlechte Erfahrungen gemacht mit so nervigen alten Technikmännern, die einfach wirklich so sehr fordernd und unangenehm sind. Und genau deswegen ist es auch einfach immer richtig, richtig cool, wenn so Flinters Sound machen. Dankeschön. Danke. Jetzt fühle ich mich total. Jetzt haben wir uns gegenseitig gelobpreist. Sorry, Abtreibung im Gefrierfach war das von Besuch im Klärwerk. Ja, wir machen jetzt weiter, haben eine Fußballthematik noch identifizieren können in einem der Songs Gefahrenspiel. Gibt es da einen Hintergrund? Spielt von euch jemand Fußball? Oder? Nö. Nee, wir sind tatsächlich mal gemeinsam zu einem Fußballspiel gegangen von Chemie und ich würde sagen, unser Hauptaugenmerk lag aber auf Bier trinken und Pfand sammeln. Genau, ansonsten haben wir, glaube ich, nicht so wirklich einen Bezug zu Fußball. Nee. Chio noch am ehesten. Ja, aber wir haben bei dem Spiel auch gar kein einziges Mal aufs Feld geguckt, würde ich sagen. Wir haben einfach nur den Pfand gesucht und Bier getrunken. Ja, vielleicht wäre es was anderes, wenn es ein Frauenfußball wäre. Und darum geht auch der nächste Song, den wir mitgebracht haben. Da hat Chio nämlich auch mal mitgespielt. Und der Text geht irgendwie so, Fußball wäre weniger nervig mit Frauen. Ja, ich würde sagen, das bringt's auf den Punkt. We'll be right back. das war Gefahrenspiel von Besuch im Klärwerk, aber eigentlich sollte ich einen anderen Song spielen von Mutters Altlast. Könnt ihr vielleicht noch was über Mutters Altlast sagen? Also Shio hat auch in Mutters Altlast mitgespielt und so wie ich das verstanden habe, war das auch so ein Nachmittagsprojekt. Die Band gab es nicht lange, die haben aber ganz tolle Aufnahmen gemacht und genau da wollen wir jetzt den nächsten Song mal hören von in Mutters Altlast. Frankfurt dann auch so mit Frankfurt spezifischen Ja, Bezügen. Irgendwas ja. mit Frankfurt. Erster FFC, das kann eigentlich nur Frankfurt sein, Chloe. Ja, ich glaube, das ist Frankfurt. Ist das eigentlich für eine Musik oder so? Es gibt ja ziemlich viele ganz coole Bands eigentlich in letzter Zeit. Cherie bring mir den Fisch ans Bett, haben wir schon gehört. Britney's Fears aus Halle, Ponys auf Pump, Besuch im Klärwerk. Da gibt es ja ziemlich coole Bands, die so irgendwo zwischen Oil-Punk, sage ich jetzt mal so etwas übertrieben formuliert, also aber dann auch natürlich mit einer Prise Feminismus. Könnt ihr euch mit irgendeiner Zuschreibung identifizieren, was eure Musikrichtung anbetrifft? Oder ist das auch schwierig? Das ist ja häufig ein bisschen schwierig, so eine sich mit irgendeinem Stil zu Riot Girl. Da gibt es ja viele Etiketten dann auch, die so angeheftet werden und so halt. Ja, ich glaube, also mir fällt es ein bisschen schwer, sich so mit einer Zuschreibung zu identifizieren. Aber natürlich gibt es ganz viele Sachen, die mir oder uns dabei wichtig waren. Also alleine, wie wir uns irgendwie miteinander auf der Bühne fühlen, wie das Publikum drauf ist, wer die Technik macht. Das sind ganz viele Faktoren, die natürlich damit reinspielen. Und ich würde schon sagen, dass das schon, wenn wir zu viert auf der Bühne sind, macht das einfach was ganz krass anderes bei mir auf jeden Fall aus. Und ich fühle mich da sehr viel sicherer einfach, wenn wir zu viert auf der Bühne sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sonst irgendwie auch anders wäre. Ja, und sonst lässt sich vielleicht dazu noch sagen, dass wir natürlich immer auf Konzerten mit ganz vielen verschiedenen Bands spielen und das Line-up auch irgendwie immer sehr unterschiedlich strukturiert ist von den VeranstalterInnen. Und wir da schon auch gemerkt haben, dass es einfach sehr bereichernd sein kann, sich mit anderen Bands auszutauschen, die auch irgendwie zumindest einen Flinter-Anteil haben. Und natürlich ist es, macht es auch eine Art von Verbundenheit, wenn man so ein bisschen aus dem gleichen Genre kommt oder sowas oder ähnliche musikalische Sachen irgendwie bedient. Genau, und ich würde sagen, da sind wir wahrscheinlich mit Ponys auf Pump ein bisschen besser aufgehoben, als wenn wir in so einem All-Male-Hardcore-Line-Up reingepackt wurden und sind dann auch immer happy, wenn das irgendwie stattfindet. Genau. Ja, passt ja auch ganz gut vielleicht. Ich habe auch überlegt, Eudorno, oder es gibt ja auch so Gruppen, die so Eu machen und so. Und von den Liedtexten manchmal passt das ja sogar mit Bier von vorgestern oder so oder Krümeltee mit Korn. Aber wäre vielleicht auch ein bisschen, also eigentlich ist ja schon cool, dass so eine Art, dass nicht so wenige Bands gibt, die so in die Richtung wie ihre Musik machen. Und das verstärkt auch, glaube ich, so eine ganz gute Tendenz irgendwie. Und ich glaube, das ist auch wichtig, oder? Ja. Ist irgendwie wichtig, dass es sowas gibt halt. Ja, wir hatten jetzt auch ein paar Songs von den angesprochenen Gruppen rausgesucht. Ponys auf Pump, zum Beispiel Tropfsteinhöhlen. Ja, mein absolutes Lieblingslied von Ponys auf Pump. Schon ein bisschen älter, aber Hammer. Die haben ja viele Hits, aber Tropfsteinhöhlen, ja. Summer time. Ja, Britney Spears, wie gesagt, da gab es ein gemeinsames, du warst auf Tour, eine von euch war auf Tour mit Britney Spears, das hatten wir schon erzählt so ein bisschen. Mhm. Als nächstes dann Rally and the Vodka, das haben wir noch ausgesucht, aus Dresden kommen die. Ja, da habt ihr auch mal zusammen mitgespielt. Aber wann war das Gedächtnis? Das ist jetzt die Frage. Ja. Ich habe auf jeden Fall Berlin The Vodcast mal gesehen. Und zwar irgendwo, ich glaube in der Stühl war das. Und das war ein richtig, richtig cooles Konzert. Und da hatte ich richtig viel Spaß. Und genau deswegen haben wir jetzt noch einen Song von dir mitgebracht. In der Stühl sind auch richtig gute Konzerte. The Vodcast waren das. Und jetzt geht's nochmal zurück in der Geschichte. Ich hatte mir nochmal eine Frage ausgedacht, glaube ich, ob so diese Bands der ferneren Vergangenheit, ich meine, ich weiß nicht, wann ihr geboren seid oder so, ich bin ja auch da viel zu jung gewesen, als jetzt so Gruppen wie Hansaplast, Bärchen und die Milchbubis unterwegs waren. Spielt das noch eine Rolle für euch, so Gruppen, die vor circa 45 Jahren aktiv waren, als so, ja, Sachen, wo die wichtig waren in der Geschichte? Ja, voll. Auf jeden Fall. Wir wurden einfach vor 2 Jahren aus dem Nichts irgendwie gefühlt. Wir hatten noch gar nicht so viele Konzerte gespielt. Wurden wir als Vorband angefragt in Karlsruhe für Bärchen und die Milchbubis und Östro. Und also genau, ich glaube, ich bin aus allen Wolken gefallen, als wir diese Anfrage bekommen haben, weil das sind einfach für mich so richtige Superstars, die so krass mich geprägt haben. Und jetzt konnten wir ja sogar schon zum 2. Mal mit Bärchen und die Milchbubis spielen. Und genau, das war einfach richtig toll. Und das sind einfach so liebe Leute. Und ich liebe es einfach, Menschen zu sehen, die irgendwie schon in der Vergangenheit coolen Punker-Scheiß gemacht haben, uns aber irgendwie auf die Kette kriegen, das immer noch weiterzumachen. Und dabei irgendwie nicht in so bürgerliche Ideale zu verfallen oder so. Und genau, Bärchen und die Milchbubis sind auch einfach mega sweet. Ich fand's so toll mit denen. Ja, ich bin da richtig am Fangirl, wenn ich über die spreche. Ja, also ich glaube, wir waren auch noch nie so aufgeregt wie bei diesem Konzert. Also es war schon auch, es war auch einfach eine große Halle. Und genau, die haben ja auch einfach schon voll in der Jugendzeit geprägt. Und dann so eine Einladung zu kriegen und da zu spielen. Also ja, ich war auf jeden Fall unglaublich nervös. Und das war aber ein richtig cooles Konzert. Und jetzt auch nochmal das 2. Mal mit ihnen zusammen zu spielen, War schon richtig cool. Ja, voll. Und wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen überlegt, dass wir dieses Kein-Problem-Lied von denen spielen wollten, weil das ist ja ein Cover von Rotzkotz, was auch mega krass ist. Und Annette Benjamin von Hansaplast singt da auch mit. Also es ist einfach so drei richtig krasse Sachen in einen Song gepackt. Und der Schlagzeuger war in der Band. Ja, stimmt. Das haben wir dann auch ein bisschen so detektivmäßig noch rausfinden können, ne? Ja. Kein Problem, von welchen die Milchbubis hören wir jetzt erstmal und dann gehen wir noch weiter in die Vergangenheit noch, ja. Ja, cool. Das ist jetzt auch gleich der Übergang zu wahrscheinlich dann Hansaplast oder so. Wer hat denn das rausgesucht? Ist ja auch Hannover dann irgendwie, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, das haben wir alle rausgesucht, oder? Ja, einfach mega die geile Band. Und ich würde sagen, der Text ist nach wie vor so passend irgendwie, dass man halt irgendwie ständig eigentlich gesagt bekommt, oh wow, cool, dass ihr eine Band seid und dass ihr Instrumente spielen könnt, obwohl ihr Frauen seid. So ist es nach wie vor aktuell. Ja, gerade so, ja, voll im Bandkontext, wenn man das jetzt gerade so miterlebt, ist es eigentlich echt sehr oft so. Ja, aber dass das dann halt ein Kompliment auch, sein ne? soll, quasi. Also Hansaplast, leider noch aktuell. Wie hast du das geschafft? Hast du keine Angst? Wie hast du das geschafft? Energiestau. Radikal. Nur nicht aufregen. Jugend von heute, du bist brav, brav, brav, brav, brav, brav, brav, brav. Konsumier mich, ich bin der letzte Stand. Verwirr mich, ich bin modern. Konsumier mich, ich bin der letzte Stand. Verwirr mich, ich bin modern. Sichere Arbeitsplätze. Harmonisches Familienleben. Sozialpartnerschaft. Steile Karriere. Zukunftsangst. Energiekrise. Umweltschmutz. Atomkraft. Existenzbedrohung. Technischer Fortschritt. Vernunft. Krieg. Sicherheit. Liebe. Romantik. Anpassungsschwierigkeiten. Ja, wir wollen jetzt auch nochmal übergehen zu einer Frage, was ihr macht ihr gerade so, wenn ihr nicht gerade Musik macht? Also da haben wir auch nochmal einen Beispielsong. Müsst ihr arbeiten gehen oder könnt ihr von der Musik leben? Diese Frage. Schön wär's. Obwohl, wir wollen auch keine Sellouts sein. Nee, wir bezahlen die Fahrtkosten davon, ja. Ja, ja, also wir, Sina und Chio und ich machen ja noch ein DJ-Projekt. Und das macht sehr viel Spaß. Wir legen irgendwie immer so eine Mischung auf aus so Deutschpunk und dann geht es irgendwann zu so Pop über und dann irgendwann zu Hardtech. Und das ist irgendwie eine ganz gute Beschäftigung. Aber ansonsten in unserer Winterpause veranstalten wir auch zu dritt immer Konzerte. Immer. Ja. Und wir sind die Pferde. Falls ihr mal ein Plakat seht, kommt vorbei. Ja. Ja, ich glaube, das ist schon eine Sache, die uns einfach super viel Spaß macht, Konzerte zu veranstalten und auch mit anderen Bands dann in Kontakt zu treten, auch andere Bands zu hören und kennenzulernen. Ich glaub, ihr macht das auch an unterschiedlichen Orten? Genau, oder? Ja. Okay, dann. Ja, also bisher immer im Westen, glaube ich, aber genau, unterschiedliche Orte und das macht einfach viel Spaß, andere Leute kennenzulernen und dadurch andere Musik kennenzulernen auch. Und ansonsten würde ich sagen, besuchen wir auch einfach sehr gerne Konzerte und lassen uns dabei volllaufen. Da ja Überleitung zum nächsten Lied. Nächster Song. Kommando, voll saufen. Also wir sind die Zukunft, habt ihr ausgesucht, könnt ihr was drüber sagen? Es ist einfach Punk, wie er im Buche steht, würde ich sagen. Lebensmotto. Ja. Da gehen wir gleich wieder hin. Ja, in die Kneipe zurück. Was wollt ihr Wichser überhaupt? Eins, eins, eins, eins, eins, eins! We'll be right back. ja, ihr habt noch einen anderen Song rausgesucht, Die Igitten, arbeitsunfähig. Das passt ja auch zu der Frage, arbeitsunfähig. Ja. Könnt ihr was drüber sagen? Also ich war auf einem Konzert, wovon ich schon erzählt habe, von Valley and the Vodkas, und davor haben Die Igitten gespielt. Ich habe sie aber leider nicht gehört. Leider, leider, aber ich habe gehört, dass sie ganz toll sind, und dann habe ich mir die Songs angehört und ich fand es richtig gut. Deswegen haben wir den noch mit reingenommen und ich würde sie mega gern mal live sehen. Ja, ich kann auf jeden Fall auch mit der Message von arbeitsunfähig gut relaten. Ja, ihr habt jetzt 2 Stunden Besuch im Klärwerk gehört. Die Band war zu Gast hier in dieser Sendung. Und vielleicht habt ihr auch irgendeine Internetpräsenz, die ihr noch durchsagen wollt. Also irgendwas. Hm. Man kann natürlich bei euch die Kassette per Post wahrscheinlich auch bestellen. Ich glaube, es gibt so keine mehr. Ja, wir haben keine Tapes mehr. Ah, okay. Also eigentlich gibt es nichts mehr. Aber bald im Januar nehmen wir ein neues Tape auf. Stimmt, das ist ein guter Ausblick, ja. Oder eine Langspielplatte, womöglich, irgendwann. Dafür reicht unser Geld nicht, glaube ich. Nee, aber also genau. Wir haben so ein paar T-Shirts, glaube ich, noch, aber so Musiktape-mäßig nichts mehr. Und erreichen kann man uns und hören kann man uns über Bandcamp. Und Konzerte, wann man euch demnächst sehen kann, wenn man jetzt neugierig geworden ist? Wir sind in Winterpause tatsächlich. Ja. Ich glaube, vielleicht haben sich schon einige Sachen irgendwie so ein bisschen angebahnt für den nächsten Sommer, aber das ist ja noch eine ganz schöne Zeit hin. Haben wir im August schon was? Nee? Also okay. Meistens können wir auch gar nicht so lange irgendwie planen im Voraus. Dann vielleicht beim Gießerfest oder so Ende April. Das wäre eigentlich auch cool, oder? Irgendwie ergibt sich das bestimmt. Am Ende. Ja, dann hören wir jetzt wohl nochmal arbeitsunfähig. Das passt ja dann ganz gut zum Schluss mit den Igitten. Ja, wir verabschieden uns aus dieser Sendung. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wie soll ich arbeiten gehen, wenn mir dieses System schon die Brötchen klaut, bevor ich morgens aufstehe? Es lässt mich nicht schlafen gehen, ganz Scheiß mit uns passiert. Wenn Probe geht noch, doch danach ist Schluss. Wir sind nicht vermittelbar. Wir sind nicht vermittelbar. Wir sind nicht vermittelbar. Dem Transpunk sei Dank.